Zum Tag der Sonne brachten die Zeitungen, Nachrichtenagenturen und Sender von Kambodscha, Guinea und Syrien Sonderbeiträge. Die Zeitung Nakhon Daily, die Nachrichtenagentur AKP, der staatliche Radiosender, der Radiosender Apsara und der Sender EPM 90.5 in Kambodscha, die Zeitung Horoya, der Radiosender Renaissance und die Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen in Guinea und die Zeitung Al-Bas, Al-Saura und Tishrin, die Nachrichtenagentur Sana, der zentrale Radiosender und der zentrale Fernsehsender in Syrien, die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung hoch, der durch die Begründung der Soziologie der Menschheit den Weg erhellt hatte. In den Zeitungen von Kambodscha und Guinea erschien das Sonnenporträt von Kim Il-sung und der zentrale Fernsehsender Syriens strahlte die Bilder von seinen revolutionären Tätigkeiten aus.